So wie ich das sehe, spricht das eigentlich zu ihren Gunsten, sagt Ball. Sie wussten nicht, was sie taten, und dass sie angesichts dessen, wie sie zu ihren Erkenntnissen gelangt sind, anonym bleiben wollten, ist völlig verständlich. Trotzdem hätte ich ein bisschen länger überlegen sollen, sagt Danny. Ich habe eben gedacht, und Sie kennen ja die alte Redensart, ja, ja, das Denken überlässt man lieber den Pferden, die haben den größeren Kopf, alt aber gediegen. Daniel, hatten Sie denn vorher schon einmal irgendein übersinnliches Erlebnis? Nein. Denken Sie gut nach. Es würde jedenfalls nicht schaden, wenn es frühere Nein, bloß dieses eine Mal. Ball seufzt und wiegt sich hin und her. Zu seinen überdimensionierten Shorts trägt er Motorradstiefel und kniehohe Kompressionsstrümpfe, was Danny amüsant findet. Na gut, sagt Ball. Es ist, wie es ist. Ein weiterer alter, aber wahrer Spruch. Ella Davis tritt aus der Tür. Danny, wenn Sie nicht einen zweistündigen Ausflug nach Great Bend machen und unsere Fragen dort beantworten wollen, sollten wir langsam anfangen. Ball lächelt sie an. Sie sind? Inspektor Davis, KBI, und ich verliere allmählich die Geduld. Frank ebenfalls. Tja, das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall, nicht wahr? Sagt Ball. Und da Ihre wertvolle Zeit zugleich die wertvolle Zeit meines Mandanten ist, wird Danny Ihnen sicher gerne bei Ihren Ermittlungen helfen, damit er anschließend seinen freien Samstag genießen kann. Im Pausenraum der Polizeistation von Manitou steht ein rasselnder Getränkeautomat. Vorhanden ist ferner eine Theke mit einer Kaffeemaschine und ein paar Gebäckstücken. Über dem Gebäck verkündet ein Schild »Lass einen Dollar springen«. An einer der Wände hängt eine Tafel mit der Aufschrift »Wir dienen und beschützen«. An einer anderen ist ein Poster, auf dem O.J. Simpson und Johnny Cochran abgebildet sind. Darunter steht »Wenn der Handschuh nicht passt, ist das scheißegal«. In der Mitte steht ein Tisch mit zwei Stühlen auf jeder Seite und einem Mikrofon darauf. Zwischen dem Getränkeautomaten und der Gebäcktheke blinkt das rote Auge einer auf einem Stativ befestigten Kamera. Gerbert weist mit den Händen auf die zwei Stühle auf der einen Seite. Danny und sein frisch gebackener Anwalt lassen sich darauf nieder. Ella Davis setzt sich auf der anderen Seite den beiden gegenüber und holt ihr Notizbuch aus der Umhängetasche. Gerbert bleibt zumindest vorläufig stehen. Er nennt das Datum, die Uhrzeit und die Namen der Anwesenden, dann belehrt er Danny noch einmal über seine Rechte und fragt, ob er die verstanden habe. »Hab ich«, sagt Danny. »Spoilerwarnung, Herr und Frau Inspektor, ich bin hauptsächlich als Immobilienanwalt tätig«, sagt Ball. »Ich beschäftige mich mit Grundstücken, ich arbeite mit mehreren örtlichen Banken zusammen, ich bringe Käufer und Verkäufer auf einen Nenner und gelegentlich formuliere ich auch ein Testament.« »Ich bin niemand wie Perry Mason oder Saul Goodman, bin lediglich hier, um dafür zu sorgen, dass Sie sich respektvoll und unvoreingenommen verhalten.« »Wer ist Saul Goodman?«, fragt Gerbert. »Er klingt argwöhnisch.« Ball seufzt. »Jemand aus einer Fernsehserie, eine fiktive Figur. Vergessen Sie's. Stellen Sie Ihre Fragen.« »Was Respekt angeht, will ich Ihnen mal sagen, wer welchen verdient.« »Yvonne Wicker«, sagt Gerbert. »Stattdessen wurde sie vergewaltigt, mit mehreren Messerstichen traktiert und ermordet.« Zum ersten Mal runzelt Ball die Stirn. »Sie fungieren hier nicht als Staatsanwalt, Sir, sondern als Ermittler. Ersparen Sie uns Ihre Vorträge und stellen Sie Ihre Fragen, damit wir uns wieder auf die Socken machen können.« Gerbert stellt wieder seine Zahnstummel zur Schau, was er wohl für ein Lächeln hält. »Nur damit Sie verstehen, worum es geht, Mr. Ball. Damit Sie es verstehen und beherzigen, wir sprechen hier über den kaltblütigen Mord an einer wehrlosen jungen Frau.« »Verstanden.« Ball blickt zwar nicht eingeschüchtert rein, findet jedenfalls Danny, aber das freundliche Lächeln ist verschwunden. Gerbert nickt seiner Kollegin zu, woraufhin Ella Davis fragt, »Wie geht es Ihnen heute Morgen, Danny? Alles in Ordnung?« Danny denkt, also wird hier doch guter Bulle, böser Bulle gespielt. »Abgesehen davon, dass alle in Oak Grove meinen, ich hätte Probleme mit der Polizei, geht's mir ganz gut. Und Ihnen?« »Mir geht es bestens.« Was für Probleme das sind, werden meine Nachbarn sicher bald erfahren, oder nicht? Nicht von uns, sagt sie. Wir sprechen öffentlich nicht über unsere Fälle, bis sie abgeschlossen sind.